Donald Trump hat die Welt in den ersten Monaten seiner Amtszeit extrem erschüttert. Außenpolitisch durch markige Drohungen und eine irrsinnig erscheinende Zollpolitik, die sich auch auf die Verbraucherpreise in den USA auswirkt. Hinzu kommen dort Chaos durch massenhafte Entlassungen von Beamten und angedrohte Massenabschiebungen von illegal Eingewanderten. Ist es das, was Trump mit seinem Slogan »Make America Great Again« versprochen hatte? Anhänger halten ihn schon heute für einen der größten US-Präsidenten. Trump-Kritiker warnen, der Präsident gefährde die Demokratie. Unsere USA-Korrespondenten sind in verschiedene Bundesstaaten gereist, um die Stimmung einzufangen. Hören Sie die BR24-Reportage von Nina Barth, Sebastian Hesse und Ralf Borchardt. So right now is when we're actually bottling the product. So this is where we take the bourbon or the spirits. Right now it's actually our blackberry whiskey. Man muss am Bourbon in der Distille von Tom Barge gar nicht nippen. Einmal tief durchatmen und schon stellt sich ein leichter Schwips ein. Tom steht an seiner Abfüllanlage und lässt in Fässern gereiften Blackberry Whiskey in bauchige Flaschen laufen. 95% of the world's bourbon is still made in Kentucky. 95% des weltweiten Bourbon Whiskys werden noch immer in Kentucky gebrannt, betont Tom, ein kräftiger, untersetzter Mann mit graumeliertem Vollbart. Trotz Pandemie ist das Geschäft mit unterschiedlichen Whisky-Sorten vom Straight Kentucky Bourbon bis zum Muhlenberg Orange Cream Liqueur gut angelaufen. Wären da nicht Trumps Zölle? Die treffen uns in vielerlei Hinsicht, klagt Tom Bard. Nicht nur, weil wir gerade erst angefangen haben, in andere Länder nach Kanada, in die EU zu exportieren. Most of us get a vast majority of our raw materials, especially bottles. Die meisten Distillen in Kentucky beziehen den Großteil ihrer Verpackungsmaterialien aus dem Ausland, die Flaschen, Etiketten und die Verschlüsse. Trumps Zölle könnten also nicht nur den Bourbon-Absatz erschweren, sondern auch den Einkauf verteuern. The purpose of a tariff is to give us incentive to buy locally. The problem is, we don't have those options here. Bard versteht schon, dass die Zölle den Anreiz schaffen sollen, vor Ort hergestellte Produkte zu verwenden. Das Problem, die gibt es derzeit gar nicht. Hinzu kommt, dass der Absatzmarkt Kanada vorerst weggebrochen ist. The name calling, the insinuation that you know they should be the 51st state. Trumps Beleidigungen, das Gerede über Kanada als 51. US-Bundesstaat, all das habe die Kanadier zu Recht empört, mit dem Ergebnis, dass auch der Bard Bourbon vorerst von kanadischen Verkaufsregalen verschwunden ist. Um zu überleben, muss Tom Bard die Mehrkosten wohl oder übel an seine Kunden weiterreichen. Seit Beginn von Trumps Handelskrieg bearbeitet er unermüdlich die Parlamentsabgeordneten von Kentucky. We also fly into Washington D.C. and spend days there, actually meeting face to face with our legislators. So we're very active in making sure they understand. Gemeinsam mit anderen Branchenvertretern ist Tom jetzt auch mehrfach in Washington vorstellig geworden, um dort Bewusstsein zu wecken für die existenzbedrohenden Folgen des Trumpschen Handelskrieges. Die Whiskybrenner von Kentucky haben eine starke Verbündete in Ashley Watts. Sie ist die Präsidentin der Kentucky Chamber of Commerce, der Handelskammer des Bundesstaates mit Sitz in der Landeshauptstadt Frankfurt. In Kentucky we make things, so we are home to manufacturing. Hier in Kentucky stellen wir noch Dinge her. Ford, Toyota, General Motors, Corvette. Es gibt hier eine Reihe von großen Autowerken und natürlich Zulieferer. Bourbon kommt auch von hier. Mit UPS und Amazon ist auch Logistik in Kentucky angesiedelt. So when you think about Kentucky, manufacturing, distilling, logistics are some of our larger industries. Kentucky ist ein Exportstaat. Wichtigster Handelspartner ist Kanada. Entsprechend glaubt Ashley Watts, ihr Bundesstaat leide womöglich mehr als alle anderen unter den Folgen des Zollstreites. We think here in Kentucky we're actually going to be pretty impacted, maybe even more so than other states. Ein Grummeln, das zunehmend auch aus republikanischen Reihen zu hören ist. Jim Coleman etwa, der nahe Lexington im westlichen Kentucky eine Farm bewirtschaftet, ist außer sich. This is raising taxes. I'm a Republican. Das ist eine Steuererhöhung, schimpft Coleman. Er sei eigentlich durch und durch Republikaner, gerade weil er an niedrige Steuern, wenig Regulierung und Wachstum glaubt. Trump dagegen rase mit 100 Meilen pro Stunde in die entgegengesetzte Richtung. Der hochgewachsene, breitschultrige Afroamerikaner deutet auf die sanfte Hügellandschaft mit den weißen Holzzäunen rund um sein Farmhaus. Sebastian, this farm was purchased by James Coleman. Diese Farm hat einst James Coleman gekauft, mein Urgroßvater, der 1845 als Sklave auf die Welt kam. Er ist der Sklaverei entronnen, indem er sich 1863 der Nordstaatenarmee anschloss und mit anderen befreiten Sklaven in Louisiana mitkämpfte, bei einer entscheidenden Schlacht gegen die Konföderierten. Because these recently freed slaves defeated the well-armed Confederate troops. Nach dem Bürgerkrieg und dem Ende der Sklaverei konnte Coleman dann Farmland bei Lexington erwerben für $1,200. Sein Urenkel Jim bewirtschaftet die Coleman Crest Farm heute in vierter Generation. Seit Trumps Amtsantritt hat er Geld an der Börse verloren, Personalprobleme, Sorgen um arbeitslos gewordene Kunden. Auch in Kentucky sind haufenweise Regierungsbeschäftigte entlassen worden. I'm a Republican, but I'm not MAGA. We need a salesman in the White House, not someone that's a disruptor. Er sei kein Anhänger von Trumps Make America Great Again Bewegung, betont Coleman noch einmal. Er glaubt, dass es vielen in Kentucky, wo vergangenes Jahr 2/3 bei der Präsidentschaftswahl für Trump gestimmt hatten, durch das Zollchaos wirtschaftlich schlechter gehen werde. Das könnten auch die republikanischen Abgeordneten nicht länger ignorieren. Zwar sei es schwer für sie, sich gegen einen Präsidenten der eigenen Partei zu stellen, wenn der aber bei den Wählern in Ungnade fällt, dann sei der Zeitpunkt gekommen, aufzustehen und zu sagen, jetzt reicht's. You can't be in a congressional seat and go against your party's president if your party's president is in power. But if that president loses public support because of their decisions, then you now are free, quite frankly, to be able to stand up and say, no, enough is enough. Well, good morning. We're just in our typical English class here. Englischunterricht im Einwanderungs- und Flüchtlingscenter für Nord-Colorado in der Stadt Evans. Im Klassenzimmer sitzen etwa 10 erwachsene Schülerinnen und Schüler aus Peru, Mexiko, Nicaragua. Englischlehrerin Mariah geht mit ihnen gerade das Kapitel Arbeit durch. What are we doing today, class? What have we done so far? Direktorin Araceli Calderon erzählt, die Präsidentschaft von Donald Trump und seine angekündigten Massenabschiebungen hätten bei den Einwanderern große Angst ausgelöst. Ins Flüchtlingscenter kämen nun noch mehr Menschen, um Englisch- oder Integrationskurse zu besuchen. Sie hofften, damit ihre Chancen auf die Staatsbürgerschaft oder ein Bleiberecht zu erhöhen. There is fear, and they feel like now they feel the urgency and join classes, join educational pieces on how to protect themselves. Trump hat viele vor allem durch sein rigoroses Vorgehen geschockt. Durch Festnahmen von Studierenden, die gegen Israel protestiert haben, oder durch Abschiebeflüge von mehr als 200 angeblichen Gangmitgliedern nach El Salvador. Mitzi Moran leitet ein Gesundheitszentrum, das mit dem Flüchtlingscenter zusammenarbeitet. Moran erklärt, vor allem die Abschiebeflüge hätten große Angst ausgelöst. Es herrscht große Unsicherheit darüber, was bei den Abschiebungen in das Gefängnis von El Salvador passiert ist. Selbst Migranten, die die Staatsbürgerschaft haben, haben Angst. Sie fragen sich, bin ich als nächstes dran wegen meines Namens, meiner Hautfarbe oder weil ich ein Tattoo habe? Auf dem Weg nach draußen, sagt Araceli Calderon, sie hätten kürzlich die Sicherheitsvorkehrungen für das Migrationscenter erhöht. We implemented a safety protocol. Everybody who is coming to receive the immigrant and refugee services, they have to stop here. Ein Wachmann sitzt nun in einem kleinen Raum vor der Tür zum Einwanderungszentrum. Mehr Sicherheit sei ja immer gut, so Mitzi Moran, aber vor allem jetzt. There is such a heightened Die Rhetorik im Zusammenhang mit Einwanderern und Flüchtlingen ist so aufgeheizt. Wir haben Sorge, dass Leute, die gegen Einwanderer sind, hier auftauchen und etwas unternehmen könnten, was wir hier nicht wollen. Im Flüchtlingszentrum selbst sind keine Interviews mit Einwanderern möglich. Aber in einem kleinen Imbiss-Restaurant ein paar Minuten entfernt treffen wir Paula in ihrer Mittagspause. Die Lehrerin ist vor 3 Jahren mit 2 Kindern aus Peru in die USA eingewandert und hat Asyl beantragt. Ihr Anwalt sagt, es sieht nicht gut aus. Beim Gedanken daran, zurück zu müssen, schüttelt die kleine, schüchtern wirkende Frau den Kopf. Oh, mucha pena, mucha pena. Es täte ihr in der Seele weh. Und dann sagt sie, sie hofft, dass sich alles zum Guten wendet und Herr Trump nicht bis zum Äußersten geht, dass er mehr Menschlichkeit zeigt. Espero y deseo que todo sea por un bien y que Mr. Trump no se vaya a los extremos, que tenga más humanidad. Hans Meyer im etwa 1 Stunde entfernten Denver hat täglich mit besorgten Einwanderern zu tun. Meyer ist Anwalt für Einwanderungsrecht. In seiner Kanzlei arbeiten 5 Anwälte. Ein unscheinbares Wohnhaus in einer ruhigen Seitenstraße. Seit Donald Trump an der Macht ist, erzählt der 51-Jährige, kommen mehr Leute zu ihm, die Rat suchen. Aber weniger entscheiden sich dafür, den Rechtsweg einzuschlagen. Aus Angst. There's more people seeking advice. There's less people deciding to use the legal channels we have because of fear. Aus Angst, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und damit ins Visier der Regierung zu geraten. Natürlich seien nicht alle in Denver begeistert von der gestiegenen Zahl von Migranten. 2023 und 2024 sind unter dem damaligen Präsidenten Joe Biden mehr als 40.000 neue Einwanderer in die rund 720.000 Einwohnerstadt gekommen. Notunterkünfte wurden eingerichtet. Die Stadt kam auch finanziell an die Grenze. Die Angst sei überall in der Immigrant Community spürbar, sagt Meyer. Viele würden wohl versuchen, unterzutauchen, in die Schatten verschwinden, wie man hier sagt. They're going to basically, I think, disappear into the shadows. Deutlich wurde das vor einigen Wochen, als es in Denver Großrazzien der US-Grenzschutzbehörde ICE gab. Menschen hatten Angst, zur Arbeit zu kommen. In Schulen blieben die Schüler weg. Auch an der Ashley-Grundschule am östlichen Stadtrand von Denver. This is one of our classrooms here. Das ist eines unserer Klassenzimmer, erklärt Schuldirektorin Janet Estada. 70% der rund 400 Schüler sind Migranten, die meisten in den vergangenen 2 Jahren mit ihren Familien eingewandert. Mit Entsetzen denkt Janet Estada an einen Tag Mitte Februar zurück. I remember coming in and one of my leaders from my instructional leadership team said, "Where are you?" Ich erinnere mich, ich bin zur Schule gekommen. Eine Kollegin rief mich an, sagte, wo bist du? Komm schnell. ICE durchsucht ein Wohnviertel unserer Schüler. Sie lassen die Kinder nicht in den Schulbus. Sie sei durch die Schule gelaufen. In Klassenzimmern mit sonst 25 bis 33 Schülern saßen gerade mal 7 bis 10 Kinder. Die Kinder sprechen über ihre Angst, sagt Estada, vor allem, weil von einigen Schülern Vater oder Mutter schon abgeschoben worden seien. They do talk about it and they talk about the fear, and specifically because some of the students in those classrooms have had parents deported. Es sind Erfahrungen wie diese, die in Denver eine Welle der Solidarität ausgelöst haben. Gerade läuft in einem kleinen Nachtclub downtown ein Benefizkonzert für Einwanderer und Flüchtlinge. Draußen vor dem Nachtclub steht Raquel Lane Arellano. Die junge Frau mit den langen blonden Haaren ist die Sprecherin der Bürgerrechtsorganisation Koalition für die Rechte von Migranten in Colorado. Raquel sagt, am Anfang hätten manche noch glauben wollen, dass Trump und seine Regierung es nur auf Schwerstkriminelle abgesehen haben. Aber jeder, der wie sie in diesem Bereich tätig sei, wisse, dass das Netz auf perfide Weise immer weiter gespannt werde. I think anybody who's been in this work knows that whoever they say they're going for, it's always a much wider and nefarious net. Colorado wird von den Demokraten regiert, gilt als einwanderungsfreundlicher Bundesstaat. Trump droht damit, Staaten wie Colorado Bundesgelder zu streichen. Eine Demonstration gegen Donald Trump und Elon Musk in Kansas City im Bundesstaat Missouri. Vorbeifahrende Autos hupen als Zeichen der Zustimmung. Manche Autofahrer zeigen den Demonstranten am Straßenrand aber auch verachtend den Mittelfinger. We have a very large federal workforce in Kansas City and many, many people have lost their jobs. Wir haben sehr viele Bundesangestellte in Kansas City und viele haben ihren Job verloren, sagt Elizabeth Duke, die den Protest jeden Donnerstagnachmittag organisiert. Ihr geht es nicht nur um die Entlassungen durch Elon Musks DOGE-Behörde, sondern auch um drohende Kürzungen im Sozialbereich. Allein in diesem Wahlkreis seien mehr als 159.000 Menschen von Medicaid abhängig, der Gesundheitsversicherung für Bedürftige, vor allem Kinder und Ältere. My husband's a military guy. Mein Mann ist beim Militär seit langer Zeit, sagt Andrea Bauer, die ein kleines Schild hochhält mit dem Aufruf Resist, leistet Widerstand. Als von Elon Musk die E-Mail an alle Bundesbediensteten mit der Frage kam, was sie zuletzt geleistet hätten, habe ihr Mann nur gelacht und gesagt, das kann ich dir nicht sagen, Elon, weil du keine Freigabe für Geheimdienstinformationen hast. Mein Mann ist jetzt krank, sagt Bauer. Wenn sie seine Veteranenrente kürzen, sind wir geliefert. If they cut his VA benefits, we're done. All this American First stuff is simply a way to get power. All diese Sprüche wie America First, Amerika zuerst, sind für Trump nur ein Machtinstrument, sagt Jim Kendall, ein pensionierter Lehrer. Wenn man dieser Denkweise folgt, sind alle anderen Feinde, denen man misstrauen muss. Die einzige Person, der man vertrauen kann, ist dann Trump selbst. There are laws and there are procedures in place. Es gibt Gesetze und Regeln, die man achten muss, meint Kendall. Wir wollen, dass die Gerichte entscheiden, was richtig und falsch ist, nicht allein der Präsident. Und der Kongress als Gesetzgeber hat zurzeit das Rückgrat eines weichen Gebäckstücks, eines Schokoladeneclairs, wie es in einem alten Sprichwort heißt. Für Paula Falkerson, sie ist Krankenschwester, steuern die USA in Richtung Diktatur. I'm really concerned about us losing our democracy. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass wir unsere Demokratie verlieren. Ich habe große Angst davor, sagt sie. I think we need to take him seriously. Man müsse Trump ernst nehmen, wenn er sich selbst einen König nenne und sage, vielleicht bräuchten die Leute nie mehr wählen zu gehen. Trump nehme vielen die Bürgerrechte weg, streiche Regierungsjobs, ohne den Kongress zu fragen, deportiere Migranten ohne rechtliche Prüfung. Das ist etwas, was ein Faschist tut in einem autokratischen Land, meint Falkerson. Das tut man nicht in Amerika. That's something that a fascist does or an autocratic country. We don't do that in America. Kansas City gehört zu den Städten mit dem höchsten Anteil an Bundesbediensteten in den USA. Mehr als 30.000 Regierungsjobs gibt es hier bisher, betont Eric Bunch. Er ist Stadtrat, parteilos, steht aber den Demokraten nahe. Every job that is created by the federal government. An jedem staatlichen Job hängen mehrere weitere Jobs in der Privatwirtschaft. Wenn Elon Musk, wie angekündigt, 20% der Staatsjobs streicht, dann gehen in der Region Kansas City insgesamt mehr als 14.000 Arbeitsplätze verloren. Und wenn im Bundeshaushalt Sozialleistungen gekürzt werden, muss die Stadt noch mehr Bedürftige versorgen. Food to get out to food banks. Elon Musk muss gehen, skandieren diese Demonstrierenden in Topeka im Bundesstaat Kansas, eine knappe Stunde Autofahrt Richtung Westen. Von hier aus hat Christy Davis die letzten 4 Jahre die Fördermittel des Bundeslandwirtschaftsministeriums für ganz Kansas koordiniert. Sie wurde entlassen. Well, I'm unemployed right now. Ich bin arbeitslos zurzeit, sagt sie und lacht bitter. Und das Ministerium habe viele der besten jungen Mitarbeiter verloren. Das Angebot der Musk-Behörde an Bundesbedienstete, freiwillig zu kündigen und bis September weiter bezahlt zu werden, hätten vor allem gut ausgebildete, jüngere Leute wahrgenommen, die in der Privatwirtschaft problemlos einen neuen Job finden. Ingenieure zum Beispiel. Und Davis betont, mit den gekündigten Mitarbeitern gehen auch Leistungen verloren. Den meisten Leuten im ländlichen Kansas ist nicht bewusst, woher das Geld kommt, für ihre Straßen, für ihre Krankenhäuser, ihre Wasserleitungen. Sehr viel kommt aus Bundesmitteln und vieles davon will die Trump-Regierung kürzen. Wenn sie im Gesundheitsbereich bei Medicaid kürzt, werden Krankenhäuser schließen. Wenn sie im Bildungsbereich kürzt, wird es die öffentlichen Schulen treffen, die das Herzstück vieler Ortschaften sind. Die Leute in Kansas sind traditionell sehr loyal gegenüber der Republikanischen Partei, sagt Christy Davis. Sie kommt selbst aus einer solchen Familie. Aber, betont sie, die Partei war hier früher nicht die MAGA-Partei Donald Trumps. Sie war eher progressiv, stand für sozialen Wandel, Reform, Hilfe für andere. Das ist Teil unserer Geschichte, sagt Davis. Und heute? Beginnen auch Republikaner zu zweifeln, ob Trump hält, was er versprochen hat? Wir haben von Präsident Trump gehört, dass am ersten Tag die Preise runtergehen werden. Das ist nicht passiert. Ich denke, dass das Vertrauen in die jetzige Regierung auch in ländlichen Gebieten zu erodieren beginnt. Ich sehe weniger rote MAGA-Kappen mit der Aufschrift Make America Great Again. Ich komme viel herum in Kansas und lebe selbst in einem Ort mit 900 Einwohnern. Ich weiß, was dort Sache ist. Erwacht im republikanischen Kernland im mittleren Westen der USA langsam Widerstand? Dreht sich die Stimmung gegen Trump? Sherman Smith ist Chefredakteur des Kansas Reflector, ein unabhängiger, stiftungsfinanzierter Online-Dienst, in manchen Regionen die einzig verbliebene seriöse Informationsquelle, seit die Lokalzeitungen dort verschwunden sind. Yeah, you know, I think this is a rare political moment where we see people more interested and engaged in what's happening politically than ever before. Ich denke, dies ist ein seltener politischer Moment. Viele Leute sind interessierter an Politik als je zuvor. Die Wähler in Kansas haben Donald Trump mit überwältigender Mehrheit gewählt. Gleichzeitig sind viele besonders stark von seinen Entscheidungen betroffen. Ich erlebe mehr Protest, als ich in gut 20 Jahren Journalismus hier bisher erlebt habe. Gegen Doge, gegen die Zölle. Vieles wird als sehr chaotisch wahrgenommen. Und was wird das am Ende bewirken? Im Moment ist öffentlicher Protest der einzige Weg zu widersprechen. Die Gerichte agieren sehr langsam. Die Republikanische Partei wird weiter von Trumps MAGA-Bewegung dominiert. Aber es gibt hier in Kansas einen starken traditionellen Parteiflügel. Das bleibt ein spannender Kampf zwischen moderaten und ultrakonservativen Republikanern. Am Ende wird sich auch Trump dem Urteil der Wählerinnen und Wähler stellen müssen, sagt Smith. Noch hält das demokratische System, meint er. Noch sind die nächsten Wahlen nicht gefährdet. You know, voters get to decide who they want to represent them. And so far that's not in jeopardy. Das war eine BR24-Reportage von Nina Barth, Sebastian Hesse und Ralf Borchardt. Amerika unter Trump, Great Again? Redaktion Astrid Freieisen.